Der Konsultativrat für nationale Aussöhnung veröffentlichte am 17. Februar einen offenen Fragebogen mit dem Titel »Die südkoreanische Regierung soll genau antworten, ob sie dem patriotisch gesinnten Appell der DFLK nachkommen oder weiterhin dem Streben der Nation nach der Landesvereinigung zuwiderhandeln will.« Der Briefbogen verwies zuerst darauf, alle Landsleute im Norden, im Süden und im Ausland seien vom glühenden Streben und Wunsch danach durchdrungen, in diesem Jahr des 45. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli und des 10. Jahrestages der Veröffentlichung der Deklaration vom 4. Oktober einen breiten Weg zur selbstständigen Landesvereinigung zu eröffnen. Auch viele Länder und Völker der Welt, die die Souveränität, die Gerechtigkeit und den Frieden wertschätzen, bekunden aktive Unterstützung und Solidarität mit dem großen Vormarsch der koreanischen Nation zur selbstständigen Wiedervereinigung. Um den Standpunkt und die Haltung der südkoreanischen Regierung zum patriotischen gesinnten Appell der DFLK vor der ganzen Nation und der Völkergemeinschaft erneut klarzumachen, richtete der Generalkonsultativrat für nationale Aussöhnung an Sie folgenden Fragebogen. Erstens, ist die südkoreanische Regierung dazu bereit, den realistischen Vorschlag der DFLK zur Beseitigung der ernsten militärischen Zusammenstöße und Kriegsgefahr zwischen dem Norden und dem Süden zu akzeptieren? Zweitens, hat die südkoreanische Regierung vor, weiterhin mit der Kritik am Vorschlag der DFLK zum Zustandebringen eines großen gesamtnationalen Vereinigungskongresses die Zeit zu vergeuden? Drittens, hat die südkoreanische Regierung wirklich keine Ahnung davon, dass die Auseinandersetzung mit den Landsleuten in Verschwörung mit den äußeren Kräften ein kriecherisches und landesverräterisches Verbrechen gegen die Landesvereinigung ist? Viertens, ist es nicht nun die Zeit, dass die südkoreanische Regierung es kapieren muss, dass ihr Versuch, mit Sanktionen und Druck den zügigen Marsch von Südkorea zu stoppen, ein dummer Traum ist? Fünftens, will die südkoreanische Regierung dem patriotisch gesinnten Appell der DFLK nachkommen oder weiterhin dem Streben der Nation nach der Landesvereinigung zuwiderhandeln? Weiter wurde im Briefbogen hervorgehoben, der Appell der DFLK dazu, in diesem bedeutsamen Jahr mit vereinter Kraft der Nation eine neue Phase der selbstständigen Wiedervereinigung einzuleiten, widerspiegele den heißen Wunsch der Landsleute nach der Landesvereinigung und ihren aufrichtigen Willen dazu, alles für dessen Verwirklichung einzusetzen. In einem wichtigen Zeitpunkt, wo man über die Zukunft der Nation und die Aussicht der Landesvereinigung entscheide, solle die südkoreanische Regierung ihren Standpunkt zu den prinzipiellen Fragen der DFLK, die den Willen aller Landsleute widerspiegeln, deutlich erklären. Am wichtigen Scheideweg, wo es um nationale Souveränität oder Kriecherei und Landesverrat, um Aussöhnung oder Auseinandersetzung der Nation, um Frieden oder Krieg gehe, solle die südkoreanische Regierung eine weise Wahl treffen.